Hallo? Ja, Herr Pfeffle. Herr Pfeffle, der Weltsicherheitsrat hat seine Beratungen gestern Abend unterbrochen, sagte ich, wohl um die Reise des irakischen Außenministers Assis nach Moskau abzuwarten. Hör, meine Damen und Herren, ich habe zwar Herrn Pfeffle auf dem Kopfhörer, aber anscheinend kommt nichts rüber. Wir ziehen dann den nächsten Beitrag vor und gehen nach Moskau. Sollte nach den ersten positiven Stellungnahmen aus der sowjetischen Hauptstadt zu dem irakischen Rückzugsangebot Zweifel an der sowjetischen Haltung in der Kuwait-Frage aufgekommen sein, dann dürften diese nach den Gesprächen der EG-Außenministerdelegation wieder ausgeräumt sein. Moskau bleibt, wie eben schon angesprochen, im Blickpunkt, weil heute der irakische Außenminister dort zu Gesprächen erwartet wird. Während die drei EG-Vertreter mit Präsident Gorbatschow in der Golffrage Übereinstimmung erzielten, gab es hinsichtlich der Zukunft des Baltikums aber wohl größere Differenzen. Aus Moskau, Eduard Neumeier. Der unvermittelt ins Zentrum des Interesses gerückte Versuch der Friedensfindung im Golfkonflikt hat die Mission der drei westeuropäischen Außenminister in Moskau nicht überschattet, sondern ergänzt. Namens der Europäischen Gemeinschaft die Besorgnisse über die innersowjetische Entwicklung bei Staatspräsident Michail Gorbatschow vorzutragen. Die Form dieses Gruppenbesuches hat als ein Novum zu gelten. In der Gestalt des luxemburgischen Außenministers Jacques Poos, des holländischen Amtskollegen Hans van den Broek und des italienischen Außenministers Gianni De Michelis ist die Europäische Gemeinschaft gleichsam als politisch handelndes Objekt im Kreml aufgetreten und empfangen worden. Als auch nicht selbstverständlich muss man es ansehen, dass der sowjetische Staatspräsident den Zweck der Visite akzeptierte und ihn nicht einmal andeutungsweise als Einmischung in innere Angelegenheiten kritisierte. Selbst die amtliche Nachrichtenagentur TASS enthielt sich einer solchen Spitze. Niemand hätte sich wundern dürfen, wenn Moskau einen Befremden gezeigt hätte. Stattdessen traf man sich in herzlicher Atmosphäre, wie der Luxemburger Post noch gestern Nacht in einer eilends angesetzten Pressekonferenz versicherte, und tauschte in großem Freimut die Ansichten aus. Die EG-Außenminister, die mit nur kurzer Pause direkt aus dem Gespräch mit Gorbatschow kamen, trugen ihre Sorgen über das sowjetische Verhalten im Baltikum, über die Entwicklung zur Marktwirtschaft und über die Zukunft der Perestroika vor. Und sie stießen damit auf einen Gorbatschow, dessen Antworten in der Fassung der Agentur TASS keineswegs kleinlaut waren. Er mahnte, sich des Geistes der im November unterzeichneten Pariser Charta für ein neues Europa zu besinnen, die zu erreichen, Europa einen langen Weg gegangen sei. Es klang wohl etwas bitter, als er sagte, die Vorbehalte aus dem Kalten Krieg müssten wohl noch sehr lebendig sein, wenn das Misstrauen gegen einen Partner so schnell und leicht durchbrechen könne. Gorbatschow versicherte, die Perestroika und das neue Denken änderten sich nicht. Im Baltikum müsse man beachten, dass dort die Menschenrechte verletzt worden seien, dass die Rechte von Minderheiten missachtet würden. Auch denke niemand daran, das Recht auf Selbstbestimmung in Frage zu stellen, aber dafür gäbe es einen von Verfassung und Gesetz festgelegten Weg. Die EG-Außenminister ihrerseits wollten die europäische Sorge wegen des Moskauer Handelns im Baltikum verstanden wissen als Ausdruck ihrer Hoffnung auf den Erfolg der Politik der Perestroika. Für diese habe Gorbatschow die volle Unterstützung der europäischen Gemeinschaft. Auch der Golfkonflikt kam zur Sprache. Die drei Außenminister zeigten sich vor der Presse in Moskau davon überzeugt, dass der Kreml seine Haltung nicht verändert habe und dass er auf der Erfüllung der UN-Resolution zur Räumung Kuwaits bestehe, ohne Bedingungen. Der Holländer Van den Broek äußerte fast wortgleich mit dem amerikanischen Verteidigungsminister Cheney die Ansicht, dass die Sowjetunion derzeit die beste Möglichkeit habe, mit dem Irak über die Lage im Golf zu verhandeln. Im Blick auf den für heute Abend erwarteten Besuch eines, wie es geheimnisvoll bei TASS hieß, Vertreters des Irak in Moskau, wo zweitägige Gespräche bevorstehen, darunter eine Unterredung mit Gorbatschow, hat ein Analytiker der Nachrichtenagentur TASS heute noch einmal bekräftigt, dass die Position der Sowjetunion nach der von Skepsis begleiteten Bagdader Offerte eines Rückzugs aus Kuwait natürlich sei und im Kontext zur bisherigen Haltung stehe. Stets habe die Sowjetunion eine friedliche Lösung des Konfliktes angestrebt, aber Moskau unterstütze die Resolution des UN-Sicherheitsrates ohne Vorbehalt. Über manche Zweifel im Westen an der Haltung der Sowjetunion, so heißt es bei TASS, könne man nur perplex sein. Nachdem nun auch TASS, wie schon am Donnerstag der Sprecher Gorbatschows, Vitali Ignatenko, statt vom Besuch des irakischen Außenministers, vom Besuch eines Vertreters des Irak gesprochen hatte, bleibt bis zum Eintreffen dieses Reisenden heute Abend die Frage, wer denn nun eigentlich komme. Zweiter Anlauf mit New York. von den Beratungen im Weltsicherheitsrat. Nun direkt Walter Pfeffle. Guten Tag. Der Weltsicherheitsrat hat am letzten Donnerstag mit einer Reihe von geschlossenen Sitzungen begonnen, die am Dienstag fortgesetzt werden sollen. Konkrete Beschlüsse gab es keine, zumal momentan alle Augen auf das für Montag angesetzte sowjetisch-irakische Gespräch in Moskau gerichtet sind. Der britische UNO-Botschafter Sir David Hanney sagte nach der gestrigen Sitzung des Rates vor Journalisten, seine Regierung, wie auch die Regierungen der Koalitionspartner, sehen in Saddams Friedensvorschlägen keine Verhandlungsgrundlage, weil sie neue Bedingungen enthielten. Nach Sir David hätten aber einige Länder in dem irakischen Kommuniqué einen ersten Schritt in der richtigen Richtung zu erkennen geglaubt. Wenn die Iraker Moskau mit der Erkenntnis verlassen, dass Saddams Friedensvorschläge keine Grundlage zur Beendigung des Krieges bilden, sagte Sir David, wäre dies in der Tat ein erster Schritt. Wenn sie sich dann auch noch überzeugen lassen, dass alle Resolutionen erfüllt werden müssen, wäre dies ein gewaltiger Schritt vorwärts. Saddam spricht in seinen Vorschlägen von der Anerkennung der Resolution 660, in der der Sicherheitsrat am 2. August verabschiedet hatte, und vom Rückzug. Die Resolution verlangt vom Irak den bedingungslosen Rückzug von Kuwait. Saddam knüpft aber an die Anerkennung dieser Resolution neue Bedingungen und erwähnt Kuwait nicht einmal beim Namen. Bei der ersten geschlossenen Sitzung am Donnerstag war der irakische Botschafter Amir al-Ambari von seinen britischen und amerikanischen Kollegen aufgefordert worden, er möchte sich klar und deutlich dazu äußern, ob denn der Irak nun bereit sei, Kuwait bedingungslos zu verlassen. Eine Antwort konnte er aus Verfahrensgründen nicht sofort geben. Gestern wurde al-Ambari dann gebeten, diese Frage zu beantworten. Sir David sagte, der irakische Botschafter habe sich in keiner Weise klar und deutlich dazu geäußert. Al-Ambari wurde nach Mitteilung von Diplomaten auch über Iraks Absichten mit Bezug auf chemische Waffen befragt. Er soll aber darauf nur geantwortet haben, der Irak behalte sich das Recht vor, Massenzerstörungswaffen einzusetzen, wenn die Bombardierungen des Irak durch solche Waffen nicht eingestellt würden. Sir David legte diese Äußerung nicht als Drohung des Irak gegen die Koalitionsmächte aus. Nach seinen Worten war es eine diplomatische Pirouette, ein sich auf der Stelle drehen. Bei der für Dienstag angesetzten geschlossenen Sitzung des Sicherheitsrates hofft man, von dem Moskauer UNO-Vertreter Näheres über das Treffen zwischen dem irakischen Außenminister Tariq Aziz und Präsident Gorbatschow zu hören. Ja, Herr Pfeffle, ein Echo der westlichen Weltsicherheitsratsmitglieder beispielsweise auf die Äußerung des irakischen Botschafters, dass es sich ja nicht um Bedingungen, die mit dem Angebot verknüpft seien, handle, sondern um bestehende Sachfragen, hat es dann nicht gegeben? Es gibt also von westlicher Seite, besonders was Großbritannien und die Vereinigten Staaten anbelangt, da gar kein Problem. Was der irakische Botschafter mit Issues meint, das sind Bedingungen. Der britische Botschafter bezeichnet dies als eine Pirouette. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch gar nicht anders sehen. Gut, vielen Dank, Walter Pfeffle, nach New York. Vom Ort des kriegerischen Geschehens am Golf selbst nichts Neues. Die täglichen Angaben über die geflogenen Einsätze variieren nur in ihrer Zahl. Wenn die USA nun den Irakern vorwerfen, alliierte Bombenangriffe auf zivile Ziele vorzutäuschen, die Zerstörungen selber anzurichten, dann mag da auch das indirekte Eingeständnis mitspielen, mit dem Angriff auf den Bunker in Bagdad einen Fehler begangen zu haben. Nach außen hin aber läuft alles weiter nach Plan, die Vorbereitungen für den Bodenkrieg gehen weiter. Aus Washington, Joachim Lenz. Präsident Bush nennt es zwar konstruktiv, wenn Moskau mit dem irakischen Außenminister Tariq Aziz sprechen will, aber Amerikas Militärs am Golf sehen keine Möglichkeit, dem irakischen Diplomaten freies Geleit für den Flug zu gewähren. Wir haben Krieg, jedes Flugzeug, das über dem Irak aufsteigt, ist unser selbstverständliches Ziel, heißt es. Tariq Aziz nimmt vermutlich den Landweg bis zum nächstgelegenen Flughafen im Iran. Amerikanische und andere Truppen der Golfallianz haben die Vorbereitungen für eine Bodenoffensive zur Befreiung Kuwaits so gut wie abgeschlossen. Die alliierten Bodentruppen und ihr Gerät sind in Stellung, Marinesoldaten zur amphibischen Landung bereit, die durch mondlose Nächte und schmale Strände aufgrund hilfreicher Gezeiten in der kommenden Woche begünstigt wird. Zur Invasionsvorbereitung gehört seit einigen Tagen der Einsatz sogenannter Gänseblümchenmäher, Daisy Cutters, tonnenschwerer Bombenungetüme, die ihre Ladung als einen Benzinnebel herabsinken lassen, der erst dicht über dem Boden in einer gewaltigen Detonation gezündet wird. Die Druckwelle reißt Mauern und Hindernisse ein und lässt Minen hochgehen. Die bei der Explosion erfolgende Sauerstoffvernichtung lässt irakische Soldaten in ihren Bunkern ersticken, erläutern Fachleute. Sollte der Irak sich zu einem Abzug aus Kuwait bereit finden, soll er nach den Vorstellungen des Pentagon Panzer und Geschütze dort zurücklassen. Denn der Abzug müsse rasch erfolgen. Tempo ist der Schlüssel, heißt es im Pentagon. Durch eine Mitnahme schweren Geräts von Panzern und Geschützen, die im Lauf langer Monate nach Kuwait verbracht worden seien, würde Iraks Truppenabzug unerträglich langwierig gestaltet. Im Übrigen liege es nicht im Interesse der Golfallianz, dass Saddam seine schwere Rüstung mit nach Hause nehme, repariere und erneut damit die Nachbarn bedrohe. Die Idealvorstellung im Pentagon: Saddam schickt Busse zu seinen Panzern und Geschützen in Kuwait und holt seine Soldaten ab. Die Waffen bleiben. Nach den jüngsten Angaben des US-Militärkommandos am Golf hat der Irak rund ein Drittel seiner Panzer, Panzerfahrzeuge und schweren Artillerie auf dem Kriegsschauplatz eingebüßt. Von geschätzten ursprünglich 540.000 irakischen Soldaten dort seien weniger als 500.000 übrig geblieben, erklärte Generalleutnant Kelly. Danach dürften rund 40.000 irakische Soldaten als Folge alliierter Bombenangriffe als tot oder verwundet gelten. Diese Schätzungen irakischer Verluste stammen aus Erkenntnissen des amerikanischen Golf-Zentralkommandos in Saudi-Arabien. Unter Fachleuten im Pentagon sind sie umstritten, da aller dortiger Erfahrung nach solche Schätzungen die tatsächlichen Feindverluste um ein Vielfaches übersteigen. Beruhen sie doch auf Befragungen von Golfkriegspiloten, wenn diese von ihren Einsätzen zurückkehren. Piloten unterlägen bei ihrer Trefferbewertung einem gewissen Überschwang. Bei diesem Streit um die Höhe irakischer Verluste geht es um viel. Soll doch der Befehl zur Bodenoffensive erst dann erfolgen, wenn ein Drittel von Iraks schweren Waffen zerstört ist. Diese Marke ist jetzt erreicht, wenn die Zahlenangaben des Zentralkommandos zugrunde gelegt werden. Sie ist noch in einiger Ferne, wenn die vorsichtigen Schätzungen der Geheimdienste CIA und DIA herangezogen werden, die auf Satelliten- und Aufklärungsflugzeugsfotos beruhen. Meldungen im Einzelnen. Ein ranghoher amerikanischer Offizier hat heute Angaben des französischen Außenministers Dumas widersprochen, das Datum der Bodenoffensive für die Alliierten am Golf stehe fest. General Neill versicherte heute in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad auf einer Pressekonferenz, bis jetzt sei kein Stichtag festgelegt worden. Der französische Außenminister hatte in einem Interview mit Radio Monte Carlo erklärt, der Zeitpunkt für die Bodenoffensive stehe bereits fest. Zu dem Termin wollte er sich allerdings nicht äußern. Der britische Luftwaffenmarschall Hine hatte zuvor auf einer Basis im Kriegsgebiet gesagt, ein Landangriff der Alliierten sei eher früher als später zu erwarten. Zur Vorbereitung der Offensive sind unterdessen nach Angaben der US-Armee im Persischen Golf 31 amerikanische Landungsschiffe zusammengezogen worden. Die alliierten Streitkräfte am Golf haben in den letzten 24 Stunden erneut 2600 Einsätze gegen militärische Ziele im Irak und im besetzten Kuwait geflogen. Wie das US-Oberkommando in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad mitteilte, gab es außerdem an der Grenze zwischen dem Irak, Kuwait und Saudi-Arabien mehrere Gefechte zwischen amerikanischen Hubschraubern und gegnerischen Bodentruppen. Zwei amerikanische Soldaten wurden durch Schüsse aus einem US-Anti-Panzer-Hubschrauber getötet und 6 weitere verwundet. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA meldete, seit Beginn des Krieges sei die heilige Stadt Najaf im Zentralirak rund 300 Mal aus der Luft angegriffen worden. Dabei sollen etwa 200 Menschen getötet worden sein. Verschiedene Städte im Süden des Irak, wie Basra und Fao, seien heute ebenfalls bombardiert worden. Eine Bestätigung von alliierter Seite gibt es dafür bisher nicht. Iraks Außenminister Assis hat heute auf seinem Weg nach Moskau einen Zwischenstopp in Teheran eingelegt. Dort traf er mit seinem iranischen Kollegen Velayati zusammen, um Möglichkeiten zur Lösung des Golfkonfliktes zu erörtern. Assis wird noch am Abend in der Sowjetunion erwartet, wo er morgen seine Gespräche über das mit zahlreichen Bedingungen verknüpfte irakische Angebot eines Rückzugs aus Kuwait aufnehmen will. Der sowjetische Präsident Gorbatschow hat die USA nach amerikanischer Darstellung gebeten, vor den Beratungen mit Assis in Moskau keine Bodenoffensive zu unternehmen. Unterdessen erklärte US-Außenminister Baker, der Krieg gegen Bagdad werde, wie er formulierte, entsprechend dem ursprünglichen Zeitrahmen geführt. Baker wies damit indirekt den Appell der UdSSR zurück, nicht vor Ende der Gespräche anzugreifen. Spezialeinheiten der israelischen Armee haben heute im Gebiet der Negev-Wüste eine der irakischen Raketen gefunden, die gestern Abend auf Israel abgefeuert worden waren. Der Irak hatte heute gemeldet, es seien insgesamt 4 Raketen gestartet worden, von denen 3 auf das israelische Kernforschungszentrum Dimona in Südisrael gerichtet gewesen seien. Bomben hageln weiterhin auf Irak und Kuwait. Das Angebot Saddam Husseins, vom Freitag sich zurückzuziehen aus dem besetzten Gebiet, ist anscheinend im Papierkorb ein grausamer Scherz, so US-Präsident George Bush, bündig, weil mit Bedingungen überfrachtet. Nun fragt sich alle Welt bange, wann die Bodenoffensive gegen die Iraker beginnt. Wir berichten über den Stand der Dinge. Die diplomatischen Friedensbemühungen bündeln sich heute in Moskau, auch darüber gleich mehr. Der Krieg am Golf hat zu Dissonanzen in der Bonner Koalition über die deutsche Außenpolitik geführt. Wir gehen darauf ein in einem Bericht und in unserer Kolumne am Schluss der Sendung. Außerdem die Diskussion im Regierungslager, welche Steuern nun bald erhöht werden sollen. Im Gespräch an diesem Wochenende auch die bange Frage Abtreibung und Schutz des ungeborenen Lebens, wie informieren darüber. Schließlich die Volksabstimmung im Freistaat Bayern über die Frage, die uns alle angeht, wie umgehen mit dem Müll, den wir Tag für Tag produzieren. Beginnen wir mit Ali Sadrzadeh, der Tag am Golf. Es wird ein Krieg sein, der die Ehre der arabischen Nation wieder aufleben lässt. Mit diesen martialischen Worten meldete Radio Baghdad die Bereitschaft der irakischen Armee für eine Bodenoffensive. 1 Million Soldaten Iraks stünden bereit, um zu beweisen, dass der kommende Krieg ein Krieg der Überzeugung und des Glaubens sein würde, so Radio Baghdad, dass die bisherige Kriegsführung der Amerikaner als eine Strategie der Technik bezeichnete, nun komme auf einzelne Soldaten an. Nicht nur Irak, sondern auch die Alliierten signalisieren, dass auch sie ihrerseits die Vorbereitungen für eine Bodenoffensive längst abgeschlossen hätten. Eine englische sowie amerikanische Einheit, die von Hubschraubern unterstützt wurde, überquerte zum ersten Mal heute die saudisch-kuwaitische Grenze, um die erste Erkundung für einen Bodenkrieg zu machen. Gleichzeitig breiten sich 31 amerikanische Kriegsschiffe im Norden des Persischen Golfes auf eine Landung vom See her. Unvermindert setzte die alliierte Luftwaffe ihren Angriff auf die Stellung der republikanischen Garde im Süden Kuwaits fort. Radio Baghdad meldete heute Nachmittag, dass die verschanzte Elitetruppe Saddam Husseins 110 Mal bombardiert wurde. Nach Behauptungen des Senders wurden gleichzeitig 32 Mal zivile Ziele im Irak angegriffen, womit die Verbindungswegen, Brücken und Kommandozentren gemeint sind. Von der iranischen Seite aus haben die Augenzeugen die Bombardierungen von 6 iranischen Städten nahe der iranischen Grenze beobachtet. Die Erschütterungen waren wieder einmal auf dem iranischen Territorium zu spüren. Ungeachtet der Intensivierung der Kampfhandlungen gehen die diplomatischen Bemühungen für eine Feuerpause im Golfkrieg weiter. Jedenfalls bis Dienstag wird mit Sicherheit zu keinem Bodenkrieg kommen, denn bis dahin wollen die Alliierten das Ergebnis der Gespräche zwischen dem sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow und dem irakischen Außenminister Tariq Aziz abwarten. Vieles deutet darauf hin, dass der irakische Chefdiplomat alle für Westen unakzeptablen Bedingungen vom Freitag relativiert. Denn der irakische Botschafter bei den Vereinten Nationen Al-Ambari hatte erklärt, Irak sei zum bedingungslosen Rückzug aus Kuwait bereit und die am Freitag bekannt gewordenen Forderungen Iraks könnten später verhandelt werden. So gesehen entpuppt sich die am Freitag bekannt gewordenen Forderungen Baghdads als eine politische Offensive, die für den Hausgebrauch und an die Adresse der arabischen Massen gerichtet war. Inzwischen haben 50 Länder das irakische Angebot von Freitag als ein ernstes Signal zu einer Feuerpause bewertet. Trotz martialischen Töne Radio Baghdads ist offensichtlich, dass Saddam Hussein seine ausweglose Situation erkannt hat. Wie diese Ausweglosigkeit politisch formuliert wird, bleibt dem in der Kriegsdiplomatie erfahrenen irakischen Außenminister Tariq Aziz überlassen. Sollte es wieder erwarten von ihm aus Moskau keinen eindeutigen Signal zum Rückzug aus Kuwait geben, dann ist zu befürchten, dass Mutter aller Schlachten, wie Saddam Hussein den Bodenkrieg genannt hat, am Dienstag beginnt. Bis dahin wollen die Alliierten auf jeden Fall unvermindert ihre Bombenangriffe fortsetzen. Die sowjetische Führung macht also sich außenpolitisch wieder bemerkbar. Präsident Gorbatschow hatte schon vor einigen Tagen seinen Sonderbotschafter Primakow nach Bagdad entsandt. Heute hielten sich die Außenminister von Luxemburg, Italien und den Niederlanden zu Gesprächen im Kreml auf. Und wie wir eben hörten, ist der irakische Außenminister Tarek Aziz unterwegs nach Moskau. Von dort Eduard Neumeier. Vor der Ankunft des irakischen Vertreters hat Moskau noch einmal auf verschiedene Weise deutlich gemacht, dass es Zweifel an seiner Haltung im Golfkonflikt nicht zulässt, die vor allem im Westen aufgekommen waren, nachdem Militärs Kritik an der Politik gegenüber Irak geübt hatten und Gorbatschow selber die USA vor einer Zerstörung des Irak gewarnt hatte. Sowohl Gorbatschow gestern Abend gegenüber den drei von der Europäischen Gemeinschaft entsandten Außenminister Luxemburgs, Hollands und Italiens, als auch Außenminister Alexander Vesmertnich in einer von den vier Ministern beschlossenen Erklärung bekräftigten die Forderung nach einem bedingungslosen Abzug aus Kuwait, exakt im Sinne der Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Moskau hat auch anfänglich allzu optimistische Urteile über das Angebot Iraks korrigiert, aus Kuwait abzuziehen, wenn eine Vielzahl von Bedingungen erfüllt sei. Der Sprecher des Außenministeriums, Türkin, sagte, dass diese Bedingungen geeignet seien, die Initiative Bagdads zunichte zu machen. Gleichwohl hat Moskau die Absicht, den Gesprächsfaden weiter in der Hand zu behalten, der nach der Rückkehr des Gorbatschow-Vertrauten Jewgeni Primakow aus Bagdad recht unerwartet dargeboten wurde. Moskau hat sichtlich Gefallen daran gefunden, sich in diesem Konflikt im Weltmaßstab als Vermittler zu behaupten, und so haben Komplimente besonders gefreut, wie sie vom amerikanischen Verteidigungsminister Cheney und den drei EG-Außenministern Poos, Van den Broek und de Michelis geäußert worden waren. Sie hatten anerkannt, dass die Sowjetunion gegenwärtig die beste Gelegenheit zur Vermittlung habe. Besonders das Lob aus den USA wurde in Moskau mit Genugtuung aufgenommen. Aus dem gestern Abend noch angesetzten Gespräch mit Gorbatschow kamen die drei westeuropäischen Außenminister nicht nur wegen der neuen Klarheit über Moskaus Rolle und Haltung im Golfkonflikt erleichtert zu einer späten Pressekonferenz. Sie waren offensichtlich auch zufrieden mit dem, was Gorbatschow ihnen zum ursächlichen Teil ihrer Reise gesagt hatte. Der galt dem Zweck, Moskau die Sorge der Europäischen Gemeinschaft über die innersowjetische Entwicklung zu äußern und Aufschluss zu bekommen, wohin die Reise gehe. In einem, wie der luxemburgische Außenminister Jacques Poos sagte, herzlichen Gespräch mit sehr offenem Meinungsaustausch beklagte sich Gorbatschow über das plötzlich aufgeflammte Misstrauen, das zeige, wie tief die Vorurteile aus der Zeit des Kalten Krieges noch säßen. Während er zur Politik der Perestroika sagte, es bleibe dabei bei allen Schwierigkeiten, verwies er in der Stellungnahme zur Krise im Baltikum darauf, dass dort Menschenrechte und Minderheitenrechte verletzt würden. Das Recht auf Selbstbestimmung bekräftigte Gorbatschow nicht ohne Hinweis auf die sowjetische Verfassung und das erst nach der litauischen Unabhängigkeitserklärung in Kraft gesetzte Gesetz über den Austritt aus der Sowjetunion. So viel zu den diplomatischen Friedensbemühungen im Krieg am Golf. Unterdessen deutet alles darauf hin, dass die alliierten Streitkräfte nun bald zur Offensive gegen die irakischen Bodentruppen ansetzen. Jedenfalls äußern sich die Verantwortlichen der Alliierten in diesem Sinne. Aus Washington dazu Joachim Lenz. Präsident Bush nennt es zwar konstruktiv, wenn Moskau mit dem irakischen Außenminister Tarek Aziz sprechen will, aber Amerikas Militärs am Golf sehen keine Möglichkeit, dem irakischen Diplomaten freies Geleit für den Flug zu gewähren. Wir haben Krieg, jedes Flugzeug, das über dem Irak aufsteigt, ist unser selbstverständliches Ziel, heißt es. Tarek Aziz nimmt vermutlich den Landweg bis zum nächstgelegenen Flughafen im Iran. Amerikanische und andere Truppen der Golfallianz haben die Vorbereitungen für eine Bodenoffensive zur Befreiung Kuwaits so gut wie abgeschlossen. Die alliierten Bodentruppen und ihr Gerät sind in Stellung, Marinesoldaten zur amphibischen Landung bereit, die durch mondlose Nächte und schmale Strände aufgrund hilfreicher Gezeiten in der kommenden Woche begünstigt wird. Zur Invasionsvorbereitung gehört seit einigen Tagen der Einsatz sogenannter Gänseblümchenmäher, Daisy Cutters, tonnenschwerer Bombenungetüme, die ihre Ladung als einen Benzinnebel herabsinken lassen, der erst dicht über dem Boden in einer gewaltigen Detonation gezündet wird. Die Druckwelle reißt Mauern und Hindernisse ein und lässt Minen hochgehen. Die bei der Explosion erfolgende Sauerstoffvernichtung lässt irakische Soldaten in ihren Bunkern ersticken, erläutern Fachleute. Sollte der Irak sich zu einem Abzug aus Kuwait bereit finden, soll er nach den Vorstellungen des Pentagon Panzer und Geschütze dort zurücklassen. Denn der Abzug müsse rasch erfolgen. Tempo ist der Schlüssel, heißt es im Pentagon. durch eine Mitnahme schweren Geräts von Pannen und Geschützen, die im Lauf langer Monate nach Kuwait verbracht worden seien, würde Iraks Truppenabzug unerträglich langwierig gestaltet. Im Übrigen liege es nicht im Interesse der Golfallianz, dass Saddam seine schwere Rüstung mit nach Hause nehme, repariere und erneut damit die Nachbarn bedrohe. Die Idealvorstellung im Pentagon: Saddam schickt Busse zu seinen Panzern und Geschützen in Kuwait und holt seine Soldaten ab. Die Waffen bleiben. Nach den jüngsten Angaben des US-Militärkommandos am Golf hat der Irak rund ein Drittel seiner Panzer, Panzerfahrzeuge und schweren Artillerie auf dem Kriegsschauplatz eingebüßt. Von geschätzten ursprünglich 540.000 irakischen Soldaten dort seien weniger als 500.000 übrig geblieben, erklärte Generalleutnant Kelly. Danach dürften rund 40.000 irakische Soldaten als Folge alliierter Bombenangriffe als tot oder verwundet gelten. Diese Schätzungen irakischer Verluste stammen aus Erkenntnissen des amerikanischen Golf-Zentralkommandos in Saudi-Arabien. Unter Fachleuten im Pentagon sind sie umstritten, da aller dortiger Erfahrung nach solche Schätzungen die tatsächlichen Verluste um ein Vielfaches übersteigen. Ruhen Sie doch auf Befragungen von Golfkriegspiloten, wenn diese von ihren Einsätzen zurückkehren. Piloten unterlägen bei ihrer Trefferbewertung einem gewissen Überschwang. Bei diesem Streit um die Höhe irakischer Verluste geht es um viel. Soll doch der Befehl zur Bodenoffensive erst dann erfolgen, wenn ein Drittel von Iraks schweren Waffen zerstört ist. Diese Marke ist jetzt erreicht, wenn die Zahlenangaben des Zentralkommandos zugrunde gelegt werden. Sie ist noch in einiger Ferne, wenn die vorsichtigen Schätzungen der Geheimdienste CIA und DIA herangezogen werden, die auf Satelliten- und Aufklärungsflugzeugsfotos beruhen. Als der Golfkrieg ausbrach vor 4 Wochen, gab es in Bonn außenpolitisch eine ziemlich lange Funkstille und dann einen Streit innerhalb der Koalition über die Zurückhaltung des Außenamtes und seines Chefs Hans-Dietrich Genscher, FDP. Wies Weizsäcker gestern Abend darauf hin, dass sich die Bundesrepublik aus geschichtlichen Gründen nicht aktiv an einer militärischen Operation beteiligen könne. Bonn habe Hilfe in einer Größenordnung von 17 Milliarden Mark für die kriegführenden und die vom Konflikt betroffenen Staaten geleistet. Dies mit Scheckbuch-Diplomatie zu bezeichnen, sei abwertend und werde der friedensstiftenden Absicht der deutschen Außenpolitik nicht gerecht. Die Tarifverhandlungen für die rund 2,3... Auch bei Ihnen die Anzeichen für einen baldigen Landkrieg. Also zu dem festen Datum hat gestern Abend bei dem täglichen Pressebriefing, bei der täglichen Pressekonferenz, der amerikanische General Neill gesagt, dass es kein festes Datum gebe. Er hat also damit dem französischen Außenminister deutlich widersprochen. Sicher ist so viel erhellt, dass alle Anzeichen militärischer Art darauf hindeuten, dass die alliierten Streitkräfte unter Führung der Vereinigten Staaten darauf hinarbeiten und sich darauf vorbereiten und darauf vorbereitet sind, die Befreiung Kuwaits auf dem Landwege, nachdem nun über 32 Tage lang die Bombardements aus der Luft angehalten haben, vorzunehmen. Herr Kravitz, was hat sich in den letzten Stunden dort getan in Ihrer Gegend? Es hat sich zum Beispiel im Golf auf dem Meer etwas getan. Die US Navy hat mit Versorgungsschiffen Nachschub an die Kampfschiffe, an die Kriegsschiffe herangeführt in einer Dimension, wie man das aus der Seekriegsführung bislang überhaupt nicht kannte. Das heißt, es gibt im Golf Kriegsschiffe, die werden von Versorgungsschiffen, von Tendern sozusagen nachversorgt. Und die Landoffensive wird eben nicht nur über Land erfolgen, wenn sie erfolgt, sondern sie wird auch von amphibischen Einheiten geführt werden, die bis zu über 10.000 US-Marines an der Küste von Kuwait werden absetzen können. Wenn er gestern Abend beispielsweise davon sprach, dass das Angebot nicht mit Bedingungen verknüpft gewesen sei, sondern mit Sachfragen. Willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Am Mikrofon begrüßt Sie Jürgen Liminski. In letzter Minute sozusagen hat der sowjetische Präsident Gorbatschow einen Friedensplan vorgelegt, über den bisher nur so viel bekannt ist, dass darin eine Art Bestandsgarantie für den Irak enthalten ist, wenn die irakischen Truppen aus Kuwait abziehen. Das sagte der stellvertretende Sprecher Gorbatschows heute Abend im britischen Fernsehen. Viel mehr weiß man nicht. Auf jeden Fall hat der irakische Außenminister Tariq Aziz mit dem Plan im Gepäck den Rückflug angetreten, der ihn zunächst nach Teheran führt, wo er morgen früh Gespräche mit dem starken Mann der iranischen Regierung, Rafsanjani, führen wird. Das Ganze ist offenbar noch recht geheimnisvoll. Auch die amerikanischen Fernsehgesellschaften wissen nicht viel mehr zu bieten als Spekulationen. Das Wenige, was man bis jetzt weiß, werden wir gleich den Beiträgen aus Moskau, Washington, Bonn und Amman entnehmen. Dann wollen wir hören, wie der Stand der Vorbereitungen für die Bodenoffensive ist und was die katholischen Bischöfe Deutschlands zum Golfkrieg beraten. Morgen soll eine gemeinsame Erklärung dazu verabschiedet werden. Ferner haben wir auf dem Programm einen Bericht über ein Gutachten zu den Kosten eines möglichen Umzugs für den Fall, dass die Bundesregierung ihren Sitz nach Berlin verlegen sollte. Der Stand der Diskussion um die Steuererhöhung ist ein Thema und die Attentate auf zwei Bahnhöfen in London. Gegen Ende ein kulturelles Thema. Heute wurde der renommierte Grimme-Fernsehpreis verliehen. Dann meldet sich Walter Pfäffle von der Wall Street und zum Schluss wie immer die Presseschau. Zunächst also zur Nachricht des Tages, dem Friedensplan des sowjetischen Präsidenten Gorbatschow. Die Sowjetunion ist seit anderthalb Jahrzehnten dem Irak durch einen Freundschafts- und Kooperationsvertrag verbunden. 80% der irakischen Waffen kommen aus sowjetischen Beständen. Bagdad spielte schon immer eine Rolle in dem Bemühen der sowjetischen Orientpolitik, den Einfluss des amerikanischen Rivalen in diesem für die Energieversorgung der Industrienationen lebenswichtigen Raum zurückzudrängen. Was liegt für Bagdad da näher, als den Versuch zu unternehmen, diese alten Beziehungen zu nutzen, um zu retten, was zu retten ist? Saddam Hussein brauche jetzt eine Art Plan, der sein Gesicht rettet, erklärte Gorbatschows Sprecher am späten Abend im britischen Fernsehen. Der Tag in Moskau, ein Bericht von Eduard Neumeier. Schon in nächster Zeit wird der oberste Sowjet in Moskau die Ratifizierungsdebatte über die Verträge beginnen, die Deutschlands Vereinigung ermöglichten, die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Sowjetunion in einer spektakulären Weise neu bestimmen und den Abzug der sowjetischen Streitkräfte aus Deutschland bis Ende 1994 organisieren. Das sowjetische Parlament hat das Thema heute bei seiner Eröffnungssitzung auf die Tagesordnung gesetzt. Wann die Debatte allerdings beginnen wird, ist noch nicht bekannt. Staatspräsident Gorbatschow hat vor allem aus diesem Grunde heute früh mit Bundeskanzler Helmut Kohl telefoniert, um ihm diesen parlamentarischen Prozess anzukündigen. Bei dem Gespräch wurde, wie die Nachrichtenagentur TASS präzisierte, auch über aktuelle Fragen der deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit gesprochen. Die beiden Politiker wollen ihre Gespräche dazu in den nächsten Tagen fortsetzen. Laut TASS haben sich Kohl und Gorbatschow wechselseitig ihr tiefes persönliches Vertrauen versichert. Unklar blieb nach dieser TASS-Darstellung über das Gespräch mit dem Kanzler, ob Gorbatschow Kohl auch über seinen Friedensplan informiert hat. Dieser Annahme hatte heute Nachmittag in einer Pressekonferenz, die ausschließlich dem Thema des Gorbatschow-Friedensplanes gewidmet war, Gorbatschow-Sprecher Vitali Ignatenka Vorschub geleistet. Er hatte gesagt, Gorbatschow habe heute früh mit dem Kanzler und mit anderen maßgeblichen Politikern, etwa Frankreich-Staatschef Mitterrand, Italiens Ministerpräsident Andreotti und dem Staatspräsidenten von Iran, Rafsanjani, gesprochen. Da er mit jenen aber über seinen Plan sprach, ist davon auszugehen, dass er den Kanzler ebenfalls unterrichtete, umso mehr, als dieser den iranischen Außenminister Veliati zum Gespräch erwartete. Von der Aufmerksamkeit für Gorbatschows Friedensinitiative überschattet, wurde der Beginn der neuen Sitzungssession des obersten Sowjets der UdSSR. In ihr werden eine Reihe schwerwiegender Beschlüsse erwartet. Vordringlich ist dabei die Preisreform, die in Wirklichkeit lediglich eine massive Verteuerung nahezu aller Waren bringt. Nach einigen bereits vollzogenen Preiserhöhungen, etwa aller Auslandstelefonate um 100%, der Hotelübernachtungen um bis zu 300% und den Verteuerungen von Würstchen, Eier, Obst, Gemüse, Kohl um 300%, sind nun durchschnittliche Preiserhöhungen um 60% angekündigt. Da auch Benzin bereits auf das 2,5-fache verteuert wurde, hatte Ministerpräsident Valentin Pavlov heute im obersten Sowjet leicht versprechen können, dass der Benzinpreis stabil bleibe. Dafür werden voraussichtlich zum 1. März nahezu alle bisher noch nicht von Preiserhöhungen erfasste Lebensmittel um durchschnittlich 60% verteuert. Dazu gehören auch Fleisch, Milch, Mehl, Kleidung, Trikotagen, Flugpreise, Bahntarife. Nur wenige Produkte wie Milchprodukte und Fischerzeugnisse oder medizinische Präparate bleiben unverändert. In den unteren Einkommensschichten soll es so massive Einkommenserhöhungen geben, dass bei ihnen nur ein kleiner Teil der Preiserhöhungen spürbar wird. Die Sowjetunion subventioniert nach Angaben Pavlovs die Preise mit jährlich 220 Milliarden Mark, also etwa 230 Milliarden Rubel. Der Preiserhöhung müssen alle Republiken zustimmen. Laut Pavlov steht lediglich die Zustimmung der größten Republik, Russlands, in Zweifel. Das Thema erregt die Öffentlichkeit und den obersten Sowjet so, dass Ministerpräsident Pawlow morgen auf über 300 Fragen von Abgeordneten eingehen muss. Die Reaktion in Washington auf Gorbatschows Friedensplan fiel bislang eher gemischt aus. Skepsis mischt sich da mit Neugier, aber auch mit einem Schuss Misstrauen, vor allem in der Presse. Aus Washington, Hans Tschesch. Der amerikanische Präsident Bush ist offenbar bis zur Stunde noch nicht über die sowjetischen Vorschläge zur Beendigung des Kriegs am Golf informiert worden, zumindest nicht über die Details. Präsidentensprecher Fitzwater erklärte, man warte auf Erläuterungen aus Moskau. Gorbatschow habe seinen Plan nicht vorher mit Bush abgesprochen. Der Präsident selbst, der den heutigen amerikanischen Feiertag in Kennebunkport in Maine verbrachte, lehnte jede Antwort auf Fragen zu den Moskauer Gesprächen ab. In Washington wächst die Spannung und es herrscht große Skepsis, ob die Begegnung zwischen dem irakischen Außenminister Tariq Aziz und Sowjetpräsident Gorbatschow tatsächlich den Landkrieg um Kuwait noch abwenden kann. Dazu müsse sich der Irak sofort und so wörtlich massiv aus Kuwait zurückziehen, sagte Marlin Fitzwater in Kennebunkport. Mit Bedingungen dürfe der Rückzug nicht verknüpft werden. Wir nähern uns rasch dem Landkrieg, erklärte Fitzwater weiter, und er machte auch klar, dass die USA eher eine militärische als eine diplomatische Lösung des Konflikts erwarteten. Offiziell wird in Washington nicht bezweifelt, dass die Sowjetunion zu den UN-Resolutionen steht, also den bedingungslosen Rückzug des Irak aus Kuwait verlangt. Unter der Hand aber und vor allem in der Presse betrachtet man die Rolle Moskaus mit zunehmendem Misstrauen. Von der Perfidie Gorbatschows spricht heute ein Kommentar in der New York Times, der wie auch andere Kommentare der Sowjetunion unterstellt, sie wolle die USA letztlich um die Früchte des Golfkriegs bringen, nämlich um den Sturz Saddam Husseins. Denn so heißt es, Moskau verfolge am Golf eigene langfristige Interessen. Was bisher an Gerüchten über die Moskauer Gespräche bekannt wurde, würde, wenn es stimmt, solche Differenzen zwischen den USA und der Sowjetunion bestätigen. So soll Gorbatschow zwar den bedingungslosen Rückzug aus Kuwait verlangt, zugleich aber zugesagt haben, in diesem Fall würde der Irak nicht bestraft und die Sanktionen würden aufgehoben. Der amerikanische Außenminister Baker hatte noch gestern erklärt, falls Saddam Hussein an der Macht bleibe, werde eine stabile Ordnung im Nahen Osten viel schwieriger und dann müsse man wenigstens ein Waffenembargo gegen den Irak aufrechterhalten. Die, wenn auch vage Aussicht auf eine diplomatische Lösung, die Saddam Hussein an der Macht hält und ihn in gewissem Umfang das Gesicht wahren lässt, diese Aussicht verstärkt in Washington die Erwartung, dass, um das zu verhindern, der Landkrieg um Kuwait sehr bald beginnen könnte. Morgen früh wird Tariq Aziz mit der iranischen Führungsspitze zusammentreffen und wohl Gorbatschows Plan erörtern. Teherans Diplomatie ist in den letzten zwei Wochen bemerkenswert aktiv. Heute war der iranische Außenminister Velayati zu Gast in Bonn. Es ging um den Golf und um Bilaterales. Über den Friedensplan selbst wurde mangels konkreter Informationen kaum gesprochen. Aus Bonn, Hans-Jörg Krieger. Es war eine glückliche Fügung längerfristiger Planung, dass dem Bundeskanzler und seinem Außenminister heute in einer entscheidenden Phase des Golfkriegs mit dem iranischen Außenminister ein überaus kompetenter Gesprächspartner zur Verfügung stand. Ali Akbar Velayatis Besuch in Bonn war schon vor geraumer Zeit vereinbart worden, mit dem Ziel, die Beziehungen des Iran und der Bundesrepublik zueinander auszubauen. Diese Absicht wurde zwar nicht fallen gelassen, aber Vorrang hatte heute doch die jüngste Entwicklung des Golfkonflikts, über die Velayati aus erster Hand informieren konnte. Nicht nur, dass der Iran in den letzten Wochen durch eine bemerkenswerte diplomatische Aktivität hervorgetreten war, er wurde auch von dem sowjetischen Präsidenten Gorbatschow in dessen Versuch, das Schlimmste zu verhindern, einbezogen. Velayati selber hatte in der letzten Woche Gespräche mit der sowjetischen Führung, bevor sich der irakische Außenminister Tariq Aziz jetzt am Wochenende in Moskau einfand. Die Rückreise des Iraki führte wiederum über Teheran, wo man mithin genauestens über den Friedensplan Gorbatschows informiert sein durfte. Von diesem Wissen haben heute fraglos Hans-Dietrich Genscher und Helmut Kohl profitiert. Der Kanzler hatte gar den Vorzug, sich noch an anderer Stelle über die Vorstellungen des sowjetischen Präsidenten kundig zu machen, bei Gorbatschow selber. Regierungssprecher Dieter Vogel. Der Bundeskanzler hat heute Vormittag ein Telefongespräch mit Präsident Gorbatschow geführt. Man hat natürlich auch über den Friedensplan des sowjetischen Präsidenten gesprochen. Ich bitte Sie gleich, mich nicht nach Inhalten zu fragen. Ich könnte Ihnen solchen Inhalt nicht nennen. Die beiden Herren haben aber vereinbart, dass sie in den nächsten Tagen erneut und dann sicher auch über dieses Thema sprechen werden. Dieses Gespräch, dieses Telefongespräch hat zu einer Zeit stattgefunden, als die Gespräche Gorbatschow-Aziz noch gar nicht beendet waren. das Gespräch des irakischen Außenministers mit dem sowjetischen Präsidenten ist wegen des Telefongesprächs unterbrochen worden und anschließend weitergeführt worden. Deswegen konnte man auch noch nicht über endgültige Aufnahmebereitschaft oder Nichtaufnahmebereitschaft der irakischen Seite über diesen sowjetischen Plan reden. Bundesaußenminister Genscher und Ali Akbar Velayati ihrerseits begnügten sich nicht mit der Analyse der gegenwärtigen Lage, sondern beschäftigten sich auch schon mit den Voraussetzungen für die Errichtung einer stabilen Friedensordnung im Mittleren Osten nach dem Krieg. Lösungen für die tiefgreifenden Probleme der Region müssten, so ihre gemeinsame Überzeugung, aus der Region selber kommen, wobei Deutschland und Europa eine verantwortungsvolle Rolle zu spielen hätten. Genscher und Velayati stimmten auch überein, dass die territoriale Integrität des Irak unabhängig vom Ausgang des Krieges nicht angetastet werden dürfe. Eine für Bonn besonders wichtige Festlegung des irakischen Außenministers. Denn hier bestand die Sorge, dass die Niederlage des Irak nicht nur in der Türkei, sondern auch im Iran alte Gebietsansprüche wieder beleben könnte. Bei den arabischen Alliierten am Golf hielt man sich bislang mit Reaktionen sehr zurück. Die Informationen sind noch zu spärlich. Sicher ist, dass die meisten von ihnen eine Neuordnung am Golf mit einem nur halb besiegten Saddam Hussein nicht geheuer ist. Denn käme der irakische Diktator mit heiler Haut davon, sein Prestige in der arabischen Welt wäre enorm und für manche Herrscherhäuser gefährlich. Der Tag am Golf, Rainer Krawitz berichtet. Ungeachtet der Gespräche in Moskau gingen heute die Bemühungen der alliierten Streitkräfte unter Führung der Vereinigten Staaten weiter, den irakischen Soldaten in ihren Stellungen in Irak und Kuwait heftige Schläge zu versetzen. Einen Vorgeschmack auf das, was bei einem beginnenden Landkrieg, speziell bei der Landungsaktion von See, bevorsteht, bekamen heute zwei Schiffe der US Navy. Die Iwo Jima und der Kreuzer Princeton wurden von Treibminen beschädigt, die im nördlichen Golf explodierten. Militärische Experten in der Region sagen, dass es sich nicht nur um frisch ausgelegte Minen handelt, die die wachsende Zahl der US-Kriegsschiffe vor der kuwaitischen Küste bedrohen, sondern dass auch noch alte, aus dem iranisch-irakischen Golfkrieg stammende Minen in den internationalen Gewässern schwimmen. Nach monatelangen Manövern werden nun britische Minensuchboote in den nördlichen Golf verlegt. Die Boote sind von Kunststoffhüllen umgeben, um den magnetischen Minen kein Anziehungsfeld zu bieten. Die Minen sind oft schwer auszumachen, sodass ein Matrose im Ausguck mit dem guten alten Feldstecher auch in diesem Hightech-Krieg auf See unerlässlich ist. Obwohl die irakische Marine von den Alliierten für nahezu zerstört gehalten wird, rechnen Marinekommandeure doch noch mit einer kleinen Anzahl von Schiffen, die in der Lage sind, die Gewässer weiter zu verminen. In einem Kommuniqué erklären die irakischen Militärs heute, dass es in den letzten 24 Stunden 130 feindliche Luftangriffe gegeben habe, darunter seien 25 zivile Ziele gewesen. Über Radio Bagdad wurde dieses Kommuniqué verlesen und es enthielt die Aussage, dass 4 angreifende Flugzeuge abgeschossen worden seien. Eine Anzahl feindlicher Schurken wurde getötet oder verwundet und Ausrüstungen, Waffen und Fahrzeuge wurden zerstört, hieß es in dem Kommuniqué. Und weiter: Unsere heroischen Truppen richteten eine Reihe von vernichtenden Schlägen mit taktischen Feldwaffen gegen feindliche Stellungen, Truppenansammlungen und Materialkonzentrationen innerhalb des saudischen Territoriums. Ein amerikanischer Militärsprecher gab bekannt, dass die US-Truppen während der Nacht 2 irakische Schützenpanzerwagen entlang der saudisch-irakischen Grenze vernichtet hätten. Beide Seiten kontrollieren die Grenze angesichts der erwarteten Bodenoffensive schärfer denn je, wobei der Grenzverlauf in der Wüste naturgemäß schwer auszumachen ist. Das alliierte Hauptquartier in Saudi-Arabien hat trotz der politischen Bemühungen zur Beilegung des Golfkrieges keine neuen Anweisungen und setzt die Operationen zur Befreiung Kuwaits unverändert fort. Die Vorbereitungen für eine Bodenoffensive gehen also unvermindert weiter. Für die Alliierten bedeutet der Friedensplan Gorbatschows offenbar militärisch nicht viel. Es herrscht höchste Alarmbereitschaft. Einzelheiten der Vorbereitung zu Land von Willi Steul. Es gibt zunächst eindeutige militärische Anzeichen dafür, dass die Landoffensive unmittelbar beginnen kann. Heute wurden offiziell eine ganze Reihe von Artillerieüberfällen Iraks gemeldet. Das heißt, alliierte Truppen sind in Ausgangsstellungen für eine Landoffensive, geraten in größere Zahl in die Reichweite der irakischen Artillerie. Die in der zweiten Verteidigungslinie steht, eine Reichweite von 20 bis 30 Kilometern hat, ein Teil nur um 40 Kilometer. Ein zweites Indiz. Die Minenfelder der eingegrabenen Truppen werden zunehmend bombardiert. Nach offiziellen alliierten Angaben kamen am Wochenende erstmals verstärkt moderne Benzinbomben zum Einsatz, die man in der vergangenen Woche vereinzelt testete. Diese Bomben lösen eine ungeheure Druckwelle aus, bringen großflächig Minen zur Explosion. Auch heute konzentrieren sich Luftwaffenangriffe auf Verteidigungsinstallationen der Iraker in Kuwait und vor allem auf die Artillerie. Interessant auch, dass ein großes Landungsschiff, die US Tripolis, heute offenbar direkt vor der kuwaitischen Küste von einer Mine beschädigt wurde, daneben der Raketenkreuzer Princeton. Beides Einheiten, die direkt an einer amphibischen Landung an der Küste beteiligt wären. 18.000 US Marines stehen dazu bereit. Selbstverständlich gibt es keine Angaben über den Zeitplan. Die militärische Führung hat bisher erklärt, um Leben der Angreifer zu schonen, müssten idealerweise rund 50% der irakischen Kampfkraft zerstört sein. Nach offiziellen Angaben, die mit Sicherheit untertrieben sind, waren am vergangenen Freitag bereits 30% des irakischen Materials in Kuwait zerstört. Kampfkraft heißt jedoch auch Nachschub und Vorratskapazität, Qualität des zerstörten Materials und so weiter, vor allem aber Moral der Truppen. Dass es damit nicht besonders aussehen kann, liegt auf der Hand, lässt sich aber ohne Detailinformationen nicht beziffern. Militärisch ebenfalls wichtig, das Klima wird sich für einen Landkrieg zunehmend verschlechtern.